im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung, bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht heute. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Matthias, 18 Jahre. Guten Morgen, Matthias. Morgen, Domian. Um was geht's? Ja, es geht um meinen Vater, der verstorben ist. Wann ist er verstorben? Im April letztes Jahr. Also jährt es sich jetzt bald. Genau. Es war jetzt vor gut anderthalb Wochen sein Todestag, sein Geburtstag. Mhm. Ja, da kam nochmal so alles hoch. Ja, wie alt wäre er geworden? 49. Ja. Also sehr jung noch gestorben. Richtig, genau. Ja. Also, nochmal bitte? An was ist er gestorben? Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Mhm. Wie war seine letzte Zeit, seine letzten Monate und Wochen? Also er hat viel oder beziehungsweise nur in der Uniklinik verbracht in Köln. Mhm. Ja, hat da seine Chemotherapie gemacht. Quasi, er war 2 Wochen da und dann 2 Wochen zu Hause. Mhm. Es wurde aber irgendwann so schlimm, dass er dann wirklich nur in der Uniklinik war und immer nur von Station zu Station versetzt wurde und ja dann irgendwann auch ins Koma versetzt wurde, weil es von den Schmerzen halt auch einfach nicht mehr aushalten konnte. Ach so, so schlimm hat es sich entwickelt. Ja. Und ist er dann im Koma quasi auch gestorben und nicht wieder aufgewacht? Ja, er ist kurzzeitig, haben sie ihn rausgeholt für 2 Tage. Da konnte er sich an alles erinnern. Er hat mich angerufen, wusste direkt, wer dran ist. Mhm. Ja, aber dann ist er 3-4 Tage später direkt wieder wieder ins Koma versetzt worden und dann auch, ja, ich sag mal, eingeschlafen, wenn man es so nennen kann. Das eine Mal hat er dich angerufen, als er... Genau. Über was habt ihr da gesprochen? Er hat mich begrüßt und hat mir gesagt, dass er bald wieder rauskommen wird. Mhm. Er hat mir aber schon, ja, 2 Wochen bevor er ins Koma gefallen ist, gesagt, dass er wahrscheinlich es nicht schaffen wird. Mhm. Also, ja, bitte, ich wollte nicht unterbrechen. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater, Matthias? Sehr gut. Also, ich habe bei ihm gelebt. Meine Eltern hatten sich getrennt. Mhm. Und ich hatte... Ihr beiden habt alleine in einer Wohnung gelebt? Genau. Es lief auch sehr gut. Also ein besonders enges Verhältnis dann? Ja. Es lief sehr gut. Es waren, ich glaube, 5 oder 6 Jahre. Mhm. Ja, aber es war sehr gut. Wir haben davor schon, also seitdem ich von klein auf habe ich bei ihm gewohnt, dann ist meine Mutter irgendwann ausgezogen. Mhm. Und da habe ich mit ihm alleine weiter gewohnt. Hast du Geschwister auch noch? Ich habe noch Geschwister. Ich habe einen Bruder, ja. Der lebt bei der Mutter? Nee, mein Bruder ist 25 und wohnt mit seiner Freundin zusammen auch in Köln. Das heißt, ich meine, wenn der Vater stirbt, ist es immer ein ganz furchtbares Ereignis und trifft jeden schlimm. Aber in deinem Fall vielleicht besonders, weil du eine besondere Bindung hattest, ihr habt zusammen gewohnt, du bist noch sehr jung. Ja. Wie war das für dich, als er dann verstorben war? Also ich habe mit 2 Seiten gedacht. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Vor allen Dingen, weil ich mit meinem Vater viel vorhatte. Mhm. Er hat eine neue Frau kennengelernt vor einiger Zeit und wir hatten noch viel vorgehabt. Ich hatte auch versucht, das, was wir vorhatten, halt wirklich in der Zeit, in der er im Koma lag, weiterzuführen. Wir wollten ein Haus ziehen und er wollte ein neues Auto und da habe ich halt auch schon mal so ein bisschen für ihn rumgeguckt. Und ja, also... Warst du in der Todesstunde, in der Todesminute bei ihm? Nein, leider nicht. Oder ja, doch leider. Also ich war zu Hause, meine Oma war da und sein bester Freund, auch sein Arbeitskollege gewesen. die hat mich angerufen und hat es mir dann gesagt. Bist du dann direkt in die Klinik gefahren? Nee, weil ich wollte mir das nicht angucken. Also ich hätte meinen Vater nicht tot in so einem Zimmer hätte liegen sehen können. Und hast ihn dann auch später nicht mehr gesehen beim Bestatten? Nein, nein, ich konnte mir das nicht angucken, weil ich hatte ihn im Koma gesehen. Und also das wünsche ich wirklich niemandem, was man dann da sehen muss. Er hatte viele Demerkrankungen noch gehabt und da sah er natürlich dann nochmal sehr, sehr viel schlechter aus. Und das hat mir dann wirklich schon gereicht. Du wolltest ihn eigentlich so in Erinnerung behalten, wie du ihn all die Jahre und von früher kanntest. Ja, genau, genau, genau. Wie war dann die Beerdigung? Also es war, naja, sehr schmerzhaft und traurig, vor allen Dingen für meine Oma. Was meinst du mit, wie war die Beerdigung? Wie war die für dich? War das jetzt nochmal was besonders Dramatisches, was du kaum verkraftet hast? Oder bist du da wie in Trance so durchgegangen? Also, ich bin da eigentlich wie in Trance durchgegangen. Man blendet halt vieles um sich aus und denkt halt wirklich nur an das, was schön war und weiß aber, dass er jetzt erlöst ist. Und dass es ihm vielleicht jetzt besser gehen wird, weil er hat wirklich sehr, sehr, sehr, sehr stark gelitten. Und man denkt halt daran, dass es ihm damit besser geht und man versucht sich so ein bisschen Schönes in die Gedanken reinzureden, damit es nicht ganz so schlimm ist. Habt ihr die Beerdigung in einer besonderen Form durchgezogen? Gab es Nein. Nein. Also ganz normal, mit Kirche und dann auf dem Friedhof. Ja. Gehst du oft ans Grab? Ja, fast täglich, soweit ich es von der Arbeit her schaffe. Also, so oft ich es schaffe, gehe ich hin. Wenn du dann vor dem Grab stehst, hältst du dann so Zwiesprache mit ihm? Ja. Also, denkst du? Also, ich habe. Bitte? Sprichst du dann so in Gedanken quasi mit ihm? Ja, nicht in Gedanken, auch laut. Also, ich habe ihm halt am Anfang gesagt, dass es total scheiße ist, dass er uns alle verlassen hat, mache ich auch jetzt noch, um halt einfach so ein bisschen den Frust abzulassen. Und aber auch in Gedanken. Ich setze mich immer auf die Bank, da ist direkt eine Bank und dann spreche ich halt. Oder ich stelle mir vor, ich spreche halt mit ihm. Macht es halt um einiges leichter, wenn man halt dorthin geht. Ja, das glaube ich. Ich glaube ja auch, dass das eine gewisse, dass das so eine Mischung bei dir sicher auch ist von Traurigkeit und eben auch so einer irrationalen Wut, dass er gegangen ist, obwohl er natürlich nichts dafür kann, aber es genau. Die Wut ist irgendwie da. Warum hast du mich verlassen? Genau, sowas, genau. Und man hat halt immer im Hinterkopf, dass es wirklich einen falschen Menschen getroffen hat. Mein Vater hat nie irgendwie noch Fliege was zu Leide getan und war immer für alle da und muss dann sowas abkriegen. Also das ist wirklich sehr, sehr traurig. Hast du das Grab für ihn besonders gestaltet? Ja, noch nicht. Es ist noch nicht so lange her. Wir haben halt normales Kreuz drauf und wir haben es einfach bunt gemacht mit vielen Blumen und wir gucken jetzt, was wir halt in der nächsten Zeit draufsetzen werden, noch an einem Stein oder an so einer Außenumrandung und sowas. Also wir haben uns da nicht so eine Eile gemacht. Ja. Ihm war ja klar, dass er, dass es so ernst um ihn ist, wie du gerade gesagt hast. Hat er dir etwas mit auf den Weg gegeben? Also er hat einfach gesagt, ich soll was aus meinem Leben machen, soll erstmal jetzt gucken, dass es der Oma gut geht, weil die ist natürlich auch alleine. Die hat halt wirklich nur noch uns beide, also mein Vater und mich, ist extra zu uns in die Nebenstraße gezogen, damit sie nicht mehr so weit weg ist. Und dann ist ist halt zu mir gekommen, als wir da waren, und sagte, ja, kümmere dich gut, wenn es wirklich ernst wird, um die Oma. Und guck, dass du was aus dir machst. Ja, das ist natürlich auch ein guter Hinweis von ihm, dass du nach vorne schauen sollst, ne? Dass du dich auch nicht zu sehr vielleicht von der Trauer auffressen lassen sollst. Außerdem hast du eine Aufgabe. Du musst dich um deine Großmutter kümmern. Richtig, genau. Kannst du denn in der Wohnung weiter wohnen bleiben, in der ihr... Nein. Ich bin direkt, das war anderthalb Monate später ausgezogen, weil ich habe damals beim Deutschen Roten Kreuz meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ich konnte mir das auch von der Miete her mit dem Bezahlen einfach nicht leisten damals, oder letztes Jahr, und bin dann zu meiner Mutter gezogen. Ach so. Das ist aber nicht wirklich weiter weg. 10 Minuten war es, aber ich hätte gern da dann weiter gewohnt, weil es halt viele Erinnerungen da auch gab. Ich meine, da habe ich dann mein ganzes Leben gewohnt. Und ja, es hat einem dann doch schon wehgetan, wenn man da so das die Wohnung ausräumt. Ja, und, na klar, ja. Das glaube ich. Sprichst du oft mit Leuten, also mit deiner Oma, mit deiner Mutter, zum Beispiel über die Trauer, was in dir vorgeht? Mit meiner Oma nicht so oft, weil ich möchte sie halt nicht zusätzlich noch irgendwie belasten, weil ihr geht's wirklich sehr, sehr schlecht. Ihr geht's noch schlechter als mir. Mit meiner Mutter rede ich ab und zu darüber. Sie hat auch ihren Vater verloren. Sie kann ja mit mir da manchmal reden. Nur mit meinen Freunden rede ich da nicht drüber, weil die halten sich eher ein bisschen zurück, sagen zu mir, ja, ich habe damit nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Erfahrung, was man da sagen kann. Vielleicht sage ich irgendwas Falsches. Die wollen sich da ein bisschen zurückhalten. Ja, die sind unsicher wahrscheinlich. Genau, genau. Vielleicht noch ein Tipp oder ein Rat, Matthias, was deine Oma anbelangt. Vielleicht spricht sie bei dir ja auch gar nicht so sehr darüber, weil sie dich wiederum nicht belasten will, wie du sie nicht belasten willst. So meine Erfahrung ist, dass wenn man die Sachen ausspricht, dass man sich sogar gegenseitig helfen kann damit. Da kann man sich mal freisprechen, man kann das Herz entladen. Also ich hatte letztes Jahr eine Gruppentherapie angefangen. Die hatte aber nicht viel geholfen, weil man sitzt quasi in so einem Sitzkreis. Dann erzählt halt quasi jeder, wie es ihm die Woche ging, und es wird halt oft über das Elternteil oder halt über die Person gesprochen, die verstorben ist, und das zieht einen dann halt nochmal mit runter, deswegen habe ich das abgebrochen. Ja, gut, das kann ich verstehen, aber ich meinte es bezogen auf deine Oma. Vielleicht gibt es doch ab und zu mal Situationen, wo es gut ist, wenn du sie darauf ansprichst, dass sie sich mal freisprechen kann, und ihr beide habt ja denselben Schmerz. Ja, das ist der Unterschied zu solchen Gruppen, das sind ja fremde Menschen, mit denen man da zusammensitzt, aber ihr seid ja nun ganz nahe und ihr wisst, über wen ihr redet. Also ich glaube, dass man da gar nicht so viel Rücksicht aufeinander nehmen sollte, im Gegenteil, sondern dass man sprechen soll, und das ist für einen selbst gut und für den anderen auch gut. Ja, das stimmt. Matthias, dann wünsche ich dir, dass du vorankommst in deinem Leben und dass du dem Wunsch deines Vaters gerecht wirst, dass du was aus deinem Leben machen kannst. Vielen Dank, ja. Und ich finde das auch mit dem Friedhof gehen gut, dass du dich da immer irgendwie so mit ihm besprichst. Das erleichtert einen. Das glaube ich auch. Also, wenn man irgendwie jetzt mal das Bedürfnis hat, irgendwie seinen Vater in Anführungsstrichen mal zu sehen, und man geht hin, dann fühlt man sich ein bisschen erleichtert. Ja. Lieber Matthias, alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Wünsche ich ebenso. Dankeschön. Tschüss. Und einen schönen Abend. Ciao. Dankeschön dir auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Manuela. Manuela ist 53. Guten Morgen, Manuela. Hallo Domian, guten Morgen. Hallo Manuela, was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Verhältnis. Dein Verhältnis? Oder Liebhaber, wie man das so nennt. Den habe ich schon seit 28 Jahren. Ach du lieber Himmel. Ja. Seit 28 Jahren einen Geliebten, einen Lover. Ein Lover. Er ist auch schon über 60, kann man auch noch Lover sagen, ne? Ja, das kann man glaube ich immer sagen. Ist er verheiratet? War auch nie verheiratet. Du warst in der ganzen Zeit, warst du auch solo? Ja, ich hatte mal, aber so richtig offen war ich eigentlich nie für eine Beziehung. Hat auch nie geklappt deswegen. Aber in diesen 28 Jahren gab es schon beziehungsähnliche Verbindungen und du hattest den Lover. Oder ja, also wir waren so 1,5 Jahre richtig zusammen. Dann haben wir uns getrennt, weil er hat eine Firma aufgebaut und hatte auch wenig Zeit, und dann war das irgendwie nicht mehr so. Ja, und dann hat er sich wieder mal gemeldet, und das ist eigentlich so seit 28 Jahren, mal auch mal zu einer 2 Jahre Pause zwischendurch. Aber ich habe eigentlich immer auf ihn gewartet und er kam auch immer wieder. Und jetzt geht das jetzt schon die letzten 7 Jahre ohne Unterbrechung. Da hatte er angerufen, ja, ist jetzt im Mai 7 Jahre her. Und dann hat er gesagt, ja, er hätte ja eine Beziehung. Dann sagt sie, ja, habe ich dann gesagt, ja, dann möchte ich nicht, dass du kommst. Nee, ich komme trotzdem vorbei. Ich komme mal vorbei. Ja, und so ist das geblieben, ne? Dann kommt er 1-2 Mal die Woche, natürlich immer am Tag, weil er ja abends zu Hause sein muss. Und da er ja selbstständig ist, kann er ja auch immer gut weg, ne? Er hat viel zu tun, ist auch unterwegs. Wie, er muss abends zu Hause sein? Also ist im Moment doch eine Beziehung bei ihm? Ja, im Moment hat er eine Beziehung. Leider. Und die ist auch noch bei ihm eingezogen. Die hat ihn so ein bisschen überrumpelt. Mhm. Da fragt man sich ja, wenn Leute so lange miteinander es zu tun haben, über 28 Jahre mit Pausen, okay. Wenig Pausen, ja. Mit wen? Na gut, aber immerhin schon mal ein Jahr oder zwei Jahre. Warum kommen diese Leute nicht wirklich zusammen? Ja, das beantworte du mir bitte. Du hättest es gerne gehabt. Oh ja, das wünsche ich mir immer noch. Was ist denn mit ihm los? Warum, offensichtlich ist er die Bremse. Warum ist das so? Ja, das weiß ich nicht. Er kann da nicht drüber reden. Er redet da auch nicht drüber. Also er kommt mich besuchen. Klar, wir haben auch Sex, aber wir reden auch. Er hört mir zu und das tut mir auch gut. Er hat auch viel Geld, also er ist auch großzügig, aber das ist nicht so der Punkt, dass es jetzt wichtig für mich ist. Allerdings, wenn ich davon anfange oder so, ja, kein Thema für ihn, redet er nicht drüber. Mhm. Er gibt mir keine Antwort. Weiß seine Freundin von dir? Nein. Nein. Nein. Natürlich nicht. Da passt er auch tüchtig auf. Aber du bist immer fünftes Rad am Wagen jetzt. Ja, schon immer, ne? Dafür bin ich ja auch nie offen für eine andere Beziehung. Ja, ja. Gut, aber es gab ja auch Zeiten, wo er auch keine Beziehung hatte, so hatte ich es gerade verstanden. Genau, ja, gut. Ja, viele Jahre. Ja, ja. Aber er sagt immer so, er ist verheiratet mit seiner Arbeit. Ja, das ist doch Gerede. Ja, aber er arbeitet wirklich viel. Na gut, aber immerhin ist er mit der anderen Frau zusammengezogen. Ja. Offensichtlich ist die für ihn einen Tick wichtiger als du. So, das ist aber hart. Ja, ich muss es so sagen. Aber ja wohl nicht so wichtig, sonst würde er nicht immer noch zu mir kommen. Nee, genau. Kann natürlich auch so jemand sein, der gerne auf zwei Hochzeiten tanzt. Bist du sicher, dass du die einzige Geliebte bist? Fall. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Woher kannst du ganz sicher sein? Die Zeit hätte er nicht auch noch. Mhm. Also das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Gut, da ist es so ein Pascha, der lässt sich gerne von zwei Mädels verwöhnen. Der findet bei dir etwas, was er bei der anderen nicht findet und umgekehrt. Ja, vielleicht, ja. Und deshalb entscheidet er sich auch nicht, weil er gerne beide Sachen haben möchte. Was natürlich letztendlich kränkend für dich ist. Und wenn die Frau das wüsste, natürlich auch mega kränkend für die ist. Ja. Wie ist ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das hintenrum so mache, dass sie das rausbekommt. Weil mittlerweile hat er ja auch ein Alter, wo er ja auch keine Lust mehr hat, vielleicht weiter zu suchen oder so. Und ich hätte dann vielleicht eine Chance, bei ihm ins Haus mitzuziehen. Aber es ist natürlich gemein. Man könnte ja auch, dass es nach hinten losgeht und ich ihn dann ganz verliere, ne, wenn das rauskommt. Das finde ich allerdings auch. Ich finde, man müsste da den anderen Weg gehen, dass du ihm sagst, pass mal auf, wir haben eine Lebensbeziehung, habt ihr ja. 28 Jahre, das ist ja unfassbar lange. Mhm. Dass du dir das anders vorgestellt hast, jetzt wenn man älter wird, dass ihr wirklich zusammen seid. Und wenn er das nicht will, dann bist du weg. Das wäre die klare Option, die klare Aussage. Das andere ist so hintenrum und ich finde das ein bisschen schäbig. Naja, obwohl er sich auch schäbig verhält, na klar, sicherlich. Das stimmt. Aber ich fände als Reaktion fände ich das andere sauberer. Zumal du völlig recht hast, wenn er das rausbekäme, dann bist du eh unten durch. Ja, ja, klar. Wir haben übrigens auch Silberhochzeit gefeiert. Ihr beiden? Ja, nach 25 Jahren. Dann habe ich alles schön gedeckt, alles in Silber, Silbergeschenke so gemacht. Und dann war er ganz verdutzt. Er sagte, das ist doch schon so lange her. Ja, und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Ja. Mensch, Manuela, wie hältst du das nur aus? Keine Ahnung. Ich warte immer. Ja, und wirst darüber alt und grau. Ganz genau. So, wie ist denn das so mit Urlaub? Ihr könnt ja auch keinen Urlaub verbringen miteinander. Nein, überhaupt nicht. Ihr könnt keinen Urlaub. Also er hat ein Flugzeug und dann sind wir auch schon mal weggeflogen, aber abends dann natürlich wieder zurück. Mhm. Nee, Urlaub geht alles nicht. Wie so viel Kohle hat er, dass er ein eigenes Flugzeug hat? Ja, ja. Ein größeres Flugzeug oder so einen kleinen Propeller? Ja, so eine zwei Personen können, oder drei okay. können da sogar dran sitzen. Okay. Kein Urlaub zusammen. Nein. Kein Weihnachten zusammen. Nein. Kein Silvester zusammen. Leider nicht. Das ist doch grauenhaft. Ja. Warum machst du das mit? Ja, weiß ich nicht. Warum macht jemand das? Du hast die Erfahrung. Ja, in der Regel antworten die Leute mir, weil ich ihn liebe. Und das stimmt. Ja, natürlich. Aber dann kann man ja erwidern, offensichtlich liebt der dich nicht so, sonst würde der ganz zu dir gehen. Natürlich, wenn man so lange miteinander verknüpft ist, wie du es gerade beschrieben hast, entsteht auch irgendwie so ein merkwürdiges gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Aus deinem Leben würde ja eine ganz gravierende Säule wegbrechen, wenn er nicht mehr da wäre. Das genau. Und da scheuen die meisten Leute natürlich sich vor, da Tabula Rasa zu machen. Klar Tisch. Ja, das stimmt, weil man Angst hat, man würde ihn, wenn man ihn jetzt unter Druck setzt genau. und sagt, du, ich habe gedacht, wir ziehen irgendwann mal zusammen, dass er sagt, nee, das wird mir jetzt zu anstrengend genau. oder nee, ich genau. verliere vielleicht meine jetzige Freundin, dass er dann sich zurückzieht. Ja. Genau, und dann nehmen viele Leute in Kauf, sich zu demütigen und den spielen das Spiel so weiter. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er irgendwann sagt, du, komm, lass uns zusammen alt werden jetzt, ne? Ja. Zieh zu mir und wir werden zusammen alt. Das ist ja so eine Hoffnung, als würdest du am Tisch, unterm Tisch liegen und hoffst, dass auch mal ein Krümmelchen für dich runterfällt. Ja, in solchen Situationen geht man ja auch zu Kartenlegern und so, kannst du dir ja vorstellen. Und was sagen die? Frauen ja gerne. Und da haben die immer gesagt, dass wir später mal irgendwann zusammen alt werden, ne? Ja, aber für welchen Preis? Für dich dann? Ja. Also, ja, aber was soll man machen? Ne? Man liebt diesen Mann. Ja, ich sag dir nur, gut, das ist natürlich eine extrem persönliche Geschichte und persönliche Entscheidung. Ich persönlich könnte sowas nicht. Ich würde meine Selbstachtung verlieren dabei. Ich käme immer so klein vor, wenn ich letztendlich nur reagieren könnte und nicht agieren. Ja. Du kannst den ja nicht zu Hause besuchen, du kannst den wahrscheinlich auch nicht immer anrufen, wenn du es möchtest. Am Tag, ja, denn er geht zwar nicht immer ran, aber er ruft dann zurück. Er hat ja auch viel zu tun, ne? Gut, aber er ruft dann auch schon zurück. Na gut, aber du kannst abends nicht anrufen, weil du nicht weißt, ob er mit ihr irgendwas unternimmt oder zusammen ist. Bist du nicht eifersüchtig bei der Vorstellung, dass die da abends schön im Bett kuscheln und du... Nee, das stört mich nicht. Ah ja, okay. Nee, also das stört mich, da denke ich auch nicht drüber nach. Gut, aber du bist einfach die zweite Reihe, die zweite Wahl. Ja. Aber ich bin als erstes da gewesen, ne? Ja. genau. Ja, es ist hart, man weiß, es gibt keine Lösung, ne? Nee, da gibt es keine richtige Lösung. Wenn du das so aushältst für dich, ja, dann mach es so weiter. Ich könnte es nicht. Ja, aber er muss ja irgendwas für mich empfinden, sonst wird er ja nicht die ganzen Jahre das mitmachen. Ja, ne? Aber nicht das Entscheidende, was du gerne möchtest. Dann würdest du jetzt bei ihm im Haus wohnen. Das ist schwer, der kann nicht über Gefühle sprechen. Überhaupt nicht. Etwas schon, ja, aber nicht das Ganze. Also du meinst ruhig mal Nägel mit Köpfen machen und sagen, entweder ja, finde ich schon. Läuft da noch irgendwas in naher Zukunft. Ja, aber dann musst du auch so konsequent sein und das dann durchziehen. Und nicht, wenn er dann immer noch nichts macht, dann doch wieder klein beigeben, dann ist deine Glaubwürdigkeit kaputt. Ich würde dir raten, jetzt ein bisschen da härter ranzugehen. Vielleicht ist dir das auch so gewöhnt. Die Manuela, die macht das alles so mit. Ja. So, wir wollen jetzt mal andere Seiten aufziehen. Manuela wird auch nicht jünger. Du willst ja was haben von der Welt und von den Männern. Mhm. Ne? Ja, ich bin ja auch überhaupt nicht offen für eine andere Beziehung. So, du bist ja völlig blockiert. Das ist doch schrecklich. Nein, hau mal auf den Tisch. Mach ich. So, viel Glück. Dankeschön. Tschüss, Manuela. Domian? Ja. Eine Frage noch. Gerne. Sieht so aus, als wenn du Lippenstift drauf hast. Nein, oder? Um Gottes Willen. Hast du nicht? Nein. Das war mir am Fernsehen nur so aus. Okay, das, alles klar. Das wäre noch schöner. Dankeschön. Alles Gute, Manuela. Jo, tschüss. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Was die Leute alles fragen und sagen. Das gab es irgendwie. Nein, ich habe keinen Lippenstift auf. Nein, nein. 1.25 Uhr haben wir. Morgen ist Themennacht und morgen heißt das Thema extrem brutal. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Opfer von schwerster Gewalt schon einmal waren. Also von krimineller Gewalt, von vielleicht auch von terroristischer Gewalt, von häuslicher Gewalt, von sexueller Gewalt. Und ich möchte gerne mit Tätern sprechen. Täter, die vielleicht auch schon bestraft wurden für das, was sie getan haben. Wie denkt ihr heute? Vielleicht auch mit Tätern, die noch nicht bestraft wurden. Und wie denkt ihr über das, was ihr getan habt oder vielleicht sogar aktuell noch tut? Extrem brutal, unser Thema morgen. Ihr könnt euch wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Oder natürlich auch gerne während der Sendung. Unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Extrem brutal. Freie Themennacht heute. Hier ist Dirk. Dirk ist 42. Guten Morgen, Dirk. Ja, morgen, Domian. Hallo, Dirk. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar erstmal wollte ich mich bedanken beim Roland, der gestern versucht hat, mich schon in die Sendung reinzubekommen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Das ist mein Regisseur also, hier. Reichen wir gerne weiter den Dank, ja. Danke. Und zwar geht es halt darum, ich habe jetzt 2,5 Jahre mit Regeniumsneurologie atypische Gesichtsschmerzen zu tun. Wenn du das kennst. Also, das heißt, du hast sehr starke Schmerzen im Gesicht. Ja. Im Gesicht verläuft ein Nerv, der heißt, sagst du es nochmal? Regenius. So, und wenn man dieser Schmerz irgendwie, wenn dieser Nerv in irgendeiner Weise beschädigt ist oder entzündet ist oder was auch immer, sind das höllische Schmerzen. Ja, und dann muss man dann halt Tabletten für nehmen. Einmal das Amitriptylin und einmal Cymbalta. Mhm. Die haben zwar noch andere Sachen, die man da einsetzen kann, aber die fangen immer mit dieser Sache an. Was ist denn die Ursache dieser starken Schmerzen im Gesicht? Ja, das hat eigentlich ein bisschen blöd angefangen. Vor 2,5 Jahren kriege ich normale Zahnschmerzen und dann haben sie mir, ja, wie sagt man, irrtümlicherweise einen falschen Zahn gezogen, den 26er. Mhm. So, und nachdem, wo die jetzt raus, den Zahn raus hatten, ging es dann weiter, dann hat sich die Kieferhöhle entzündet, beziehungsweise zugesetzt, dann im Klinikum Aachen wurde dann eine OP durchgeführt, dann wird in so ein Fenster gelegt und nachdem das Fenster gelegt wurde, wurde das immer schlimmer. Ja, was wurde da gelegt? Ein Fenster? Ja, dann wird erstmal das ganze Sekret, was sich da angesammelt hat, wird dann rausgeholt. Mhm. Und dann wird dann so ein kleines Loch gemacht. Ach so. Damit das immer wieder neu abfließt. Und das nennt man so, okay. Mhm. Ja, das nennt man dann Fenster. Mhm. So, und nachdem das dann alles soweit vom Tisch war, es wurde nicht besser, dann sagte ein Kumpel zu mir, ja, geh doch mal zum Neurologen. Mhm. Dann bin ich dann zum Neurologen und dem habe ich dann die Sache auch geschildert und der meinte nur, ja, das hört sich alles danach an, Trigeniusneurologie, atypischer Gesichtsschmerz. Mhm. So, und dann fing ja mit den Tabletten ja an und das hat ja auch nicht wirklich viel geholfen. Dann hat die Neurologin zu mir gesagt, ja, wir können noch eins machen, wir machen so eine, das ist eine 3-Tages-Therapie in einem Krankenhaus. Mhm. Dann wird man dann auf Medikamente eingestellt. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, hören Sie mal, was soll das bringen? In 3 Tagen eine Medikamenteneinstellung, die können doch gar nicht so schnell wirken, wie die Tabletten ausprobieren. Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich haben sie recht, das Krankengeld da, das Krankentagegeld, das können sie sparen, die 10 Euro pro Tag. Also, ich fasse zusammen. Das heißt, der Auslöser dieser schweren Gesichtsschmerzen ist eine Zahnbehandlung. Mhm. Vielleicht eine falsche Zahnbehandlung, wie auch immer. Ist das in Ordnung gebracht? Ja, ja, nachdem der 26er Zahn gezogen worden ist, der Zahn, der daneben ist, gut, er hat ein Loch, aber das ist nicht die Ursache, die für diese Schmerzen im Gesicht selber zuständig sind. Okay, jetzt nicht mehr, aber die Ursache, der Auslöser war wahrscheinlich die Zahngeschichte. Kann man das so sagen? Ja, so könnte man zusammenfassen. So, jetzt stehst du da, kannst gar nichts Konkretes machen, außer Tabletten einnehmen, oder? Ja, weil es gibt auch keine wirkliche, man könnte jetzt sagen wir mal in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg ist eine Klinik, die sich spezialisiert hat auf gerade Regeniusneurologie, atypischer Gesichtsschmerz, da wird also eine OP könnte man machen, aber die müsste man jedes Jahr wiederholen. Mhm. Da wird zwischen diesem Kiefer und diesem, so wurde mir das mal erklärt, zwischen dem Kiefer und diesem Trigeniusnerv läuft ein Puls. Mhm. So, der Puls pulsiert, drückt auf den Trigeniusnerv und schlägt den gegen den Kieferknochen. So, man könnte da eine sogenannte Flüssigkeit drauf machen. Und praktisch als Puffer verwenden. Okay, aber das hält dann nur ein Jahr. Ja, hält dann ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre maximal. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir auch nicht, weil das bringt überhaupt nichts, wenn ich anderthalb Jahre nach Hamburg von Altenhofen fahren muss. Das ist Entfernung von. Ja, du hast jetzt gerade. Kilometer ungefähr. Ja, du hast gerade die Medikamente genannt, die du nimmst. Damit kann ich jetzt nicht so direkt anfangen. Wie sind das sehr starke Medikamente? Dieses Amitriptylin, das ist ein Medikament, das man halt abends einnehmen muss. Das beruhigt irgendwie, ist eine Art Beruhigungsmittel, die auch eine schläfrige Wirkung erzielt. So, und dieses Cymbalta ist eine aufhellende Wirkung. Mhm. Diese aufhellende Wirkung manchmal klappt das, dass man auch wirklich sagt, okay, wunderbar, man ist fit den ganzen Tag, die Schmerzen sind zwar da, aber man kann sie aushalten. Ja. Und warum keine richtigen Schmerzmittel? Ich habe jetzt, für mich jetzt selber was gefunden, was ein bisschen hilft, das ist dieses Ibuprofen 800, das hilft ein bisschen. Mhm. Weil auch Ibuprofen hat auch eine entzündungshemmende Wirkung und manchmal brauche ich zwei, manchmal brauche ich drei. Warst du schon mal bei einem Schmerztherapeuten? Das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die ich am 8. März auch meiner Neurologin mal vorschlagen werde, ob man nicht da irgendwie mal eine Schmerztherapie einleiten kann, weil... Finde ich schon. Als medizinischer Laie, wie du mir das gerade beschrieben hast, finde ich, ist das so ein bisschen herumstochern mit deinen Medikamenten. Wenn du so starke Schmerzen im Gesicht hast, werden spezialisierte Ärzte auf Schmerzen, werden mit Sicherheit irgendeine Therapieform kennen, die man zumindest mal ausprobieren könnte bei dir. Wie einschränkend ist dieser starke Gesichtsschmerz für deinen Alltag und dein Leben? Ich sag mal so, die Schmerzen können manchmal so schlimm sein, dass ich sag, komm, wenn ich nicht unten wohnen würde, sondern oben, würde ich das Fenster aufmachen, vom Balkon würde ich über den Balkon runterspringen. So manchmal ist es so schlimm. Mhm. So manchmal sage ich, okay, man kann damit auch noch gerade leben. Mhm. Und nachts ist es besonders schlimm, wenn man dann alleine ist. Man hat keine Ablenkung. Ja, und wenn man nachts, wenn man zu starke Schmerzen hat, kann man ja auch nicht schlafen. Genau das ist das, ja. Der Schlafentzug. Da geht man kaputt dran. So, deswegen muss da was Vernünftiges zumindest mal ausprobiert werden. Ob es hinterher dann hilft, ist eine Frage, aber man sollte es zumindest ausprobieren. Kannst du noch arbeiten mit dieser Erkrankung? Nee, momentan also bin ich auch seit längerem schon krankgeschrieben und auch arbeitslos, beziehe Hartz IV. Mhm. Kommt natürlich immer wieder mal vor, dann meinen sie mich dann in so einem Bewerbertraining reinzuschicken. Mhm. Auf der einen Seite muss man sagen, okay, die versuchen alles, mich dann wieder in die Arbeit reinzukriegen. Mhm. Nur, was nutzt das, wenn man da Schmerzen hat? Mhm. Dann hat zwei, drei Tage, wo man sagt, okay, man kann damit klarkommen. Ja, am vierten Tag liegst du daneben, dann kannst du da zum Arzt gehen, die nächste AU-Bescheinigung reinholen. Das ist. Ja. Also im Prinzip kann man sagen, dass sich alles um die Erkrankung dreht. In deinem Leben. Momentan, ja. Lebst du alleine oder bist du in einer Beziehung? Nein, ich lebe, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, momentan alleine, weil, eine Partnerin damit zu belasten, wäre auch für sie wahrscheinlich nicht, sagen wir mal, das Beste, um eine Beziehung halt aufrechtzuerhalten. Das könnte sich dann auch sehr negativ auf die Beziehung auswirken. Dirk, ich mache einen Vorschlag. Wir werden uns mal schlau machen in Sachen Schmerzkliniken und Schmerztherapien. Und rufen dich gleich nochmal an, dann hast du von uns auch schon mal ein paar Informationen. Du solltest aber auf jeden Fall mit deiner Ärztin auch darüber sprechen. Mache ich auf jeden Fall. Und Domian, eine Bitte. Ja. Könntest du mir vielleicht eine Autogrammkarte zukommen lassen? Ja, das werden wir gleich arrangieren. Dann sagst du deine Adresse bitte meinem Psychologen. Mache ich. Okay, lieber Dirk. Danke dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns wieder bei dir. Okay, alles danke. Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Cornelia, 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Liebe Cornelia. Ich habe jetzt den ersten jungen Mann gehört. Da ging es mir gerade nicht so gut. Mhm. Aber langsam fange ich mich wieder. Ich habe gerade meinen Mann verloren vor 3 Monaten. Du hast auch einen Todesfall. Und, ja, und habe Schmerzkrankheit. Und jetzt mein Vorredner, der jetzt da war, vielleicht kann ich ihm einen Tipp geben. Ich trage einen implantierten Schmerzschrittmacher. Mhm, genau. Das wäre ja etwas, was ein Schmerztherapeut ihm auch erklären könnte, was er machen kann. Deswegen muss er dringend sich da beraten lassen. Und es gibt auch für diesen Neurostimulator heißt es, gibt es auch verschiedene Therapien und ich habe gehört, dass es auch bei Trigeminus Neuralgien etwas gibt, es macht aber nicht die Schmerzambulanz. Also ich war in der Schmerzambulanz. Mhm. Es macht die Neurochirurgie. Okay, das wird aber seine Neurologin dann auch Ihnen sagen können und Ihnen führen können. Was ist genau der Grund deines Anrufes, Cornelia? Ja, ich rufe an wegen dem Schmerzrückmacher, weil gestern auch eine Dame da war, die gesagt hat, sie hat so Nervenschmerzen. Und ich hatte 2006 eine Operation, eine Überbeinoperation am Vorfuß, was ganz was Kleines ist, normal. Mhm. Und hatte Schmerzen, konnte nicht mehr laufen. Hatte Morphium. Ich war ein halbes Jahr Gar nicht mehr ich selber. Also nach der OP? Ja. Das heißt, die OP ist nicht richtig verlaufen? Nein, das ist eine Heilentgleisung. Das hat mit der OP eigentlich nichts zu tun. Wie nennt man das? Heilentgleisung? Entgleisung. Ach, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Ja, das Heilentgleisung. Das heißt, das ist nicht so geheilt, wie es heilen sollte. Genau. Und das hat die Schmerzen ausgelöst. Und das heißt Morbus Sudeck und ist benannt eben nach dem Herrn Sudeck, der das aufgedeckt hat im Krieg, wie die Phantomschmerzen. Was das heißt, sind ja auch diese Nervenschmerzen. Ja, was heißt genau Heilentgleisung? Äußerlich ist es verheilt. Ja. Aber diese Nerven haben nicht. Sich, genau. Und es ist dann, also angefangen hat es wie ein paar Bienen, die stechen, und dann wie tausende Bienen. Also ich konnte ja nicht mehr richtig gehen. Es ist dann auf das zweite Bein übergesprungen, obwohl ich in der Schmerztherapie dann war. Moment, langsam. Es ist auf das zweite Bein übergesprungen, obwohl du da gar nicht... irgendwas. Obwohl du da nicht operiert worden bist. Also ist es ja eher... kann auch auf andere Körperglieder überspringen, auch auf den Arm oder auf die Schulter. Das heißt, da spielt das Schmerzgedächtnis irgendwie verrückt und signalisiert dir was, dass es von einer anderen Seite kommt. Hätte man das denn vielleicht auch regeln können, indem man nochmal neu operiert? Ja, ich wurde nochmal operiert und dann ist noch schlimmer ausgebrochen. Ach du. Und jetzt erzähl mal, was man dagegen tut. Also ein halbes Jahr bin ich ja so rum von Arzt zu Arzt und keiner hat den Sudeck erkannt. Mhm. Ein halbes Jahr, also ein Jahr bin ich rum. Und innerhalb ein halbes Jahr wäre es heilbar. Mhm. Ich weil ich ja immer noch in Therapie bin, ich kann ganz schlecht laufen, ich bin eigentlich im Rollstuhl. Also ist die wichtige Zeit verplempert worden? Ja. Wo man es hätte noch stoppen können? Wo man es, also anfangen tut es, dass das Bein oder das Körper... Teil ganz dick geschwollen und weiß und schwammig wird. Und zu dem Zeitpunkt, wie es mein Arzt entdeckt hatte, hatte ich Pelz am Vorfuß. Wie so eine kleine Landkarte, ganz kleiner Flaum. Aber wenn das jetzt ein halbes Jahr verdaddelt wurde, heißt das doch, dass nicht rechtzeitig eine richtige Diagnose gestellt wurde. Genau, so ist es. Ja. Jetzt sitzt du heute im Rollstuhl. Ich sitze im Rollstuhl. Du kannst nicht gehen. Ich kann nicht mehr. Ja, kleine Schritte halt. Also ich habe überall Stühle stehen. Mhm. Und da mein Mann jetzt verstorben ist, muss ich ausziehen ins betreute Wohnen, weil ich allein nicht mehr zurechtkomme. Und sind die Schmerzen nach wie vor in beiden Beinen? Füße? In beiden Beinen, aber da ich halt, also das ist Wade, Schienbein, Vorfuß bis dahin. Stimmt, das Schlimmste. Und da, wo das operiert wurde, sieht man da noch was? Da sieht man nur die Naht, aber sonst nichts. Das Bein ist halt ganz dünn geworden. Also wenn man nur hingucken würde, würde man denken, alles in Ordnung. Ja. Also die Beine sind halt lila, die Zehen sind lila, so lila Flecken habe ich halt ganz. Ja, okay, dann deutet das ja schon auf etwas hin. So, jetzt bekommst du eine spezielle Schmerztherapie, die du gerade... Ja, jetzt habe ich einen implantierten Neurostimulator. Wo ist der implantiert? In der Wirbelsäule. Ah ja. Das sind so dicke Drähte, wenn man diese Gardinenseile kennt. Ja. Habe ich zwei Drähte, die werden am Rücken in eine Wach-OP wird das eingepflanzt, und vorne an diesen Kabeln sind Elektroden. Und wie tief wird das in die Wirbelsäule eingelassen? Bis hoch, wo dieser Brustwirbel ist, dahin ist dieses Nervengeflecht. Und wird dahin muss das. Und eingelassen in der Höhe des Steißbeins ungefähr? Ja, genau. Ja. Das wird da nach oben geschoben. Dann. So, und Implantat heißt, dass da irgendeine kleine Vorrichtung ist, in der Schmerzmittel sind. Strom. Strom, ach so. Ja. Ach, und durch den Strom wird der Schmerz unterbrochen oder minimiert? Genau, da wird er als feines Kribbeln, man kann höher schalten, je nach Schmerzintensität. Hast du so ein richtiges kleines Gerät hinten am Rücken? Nein, das ist im Bauch vorne gepflanzt. Das sieht genau aus wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Liegt aber unter der Haut. Unter der Haut. Und das kannst du aber durch Drücken irgendwie bedienen. Nee, da gibt es einen Gurt mit einer Antenne. Da muss man dann sitzen bleiben und an die Steckdose. Ach so je. Und braucht ungefähr so 7 Stunden brauche ich zum Aufladen. Einmal in der Woche. Zum Aufladen. Und wenn, kannst du das auch, du kannst das ja auch einstellen, das Gerät. Ja, genau. Da hat man ein Handgerät. Das kann man andocken, kann das ausschalten. Weil es gibt ja immer noch die, ich habe noch ein älteres Gerät. Damit darf man nicht in das, wie heißt das jetzt? Also, man darf unter das TT, aber keine, wie heißt das andere? Nicht in diese Röhre mit. Ja, okay. Aber das Andocken bedeutet, dass man das auf die Haut drauflegt. Genau. Okay. Hilft es denn? So kann man es verstellen. Hilft es denn? Ja, Wahnsinn. Ich nehme kein Morphium mehr. Das ist ja toll. Nur normale Schmerzmittel. Aber dann müsstest du doch eigentlich auch allmählich wieder laufen lernen können, oder? Nee, es ist, die Beine sind schon, das wird steif mit der Zeit beim Sudeck, ne? Ach so, das kann man nicht trainieren. Die Muskulatur, die Knochen, also ich gehe in Therapie, ich mache viel Bewegungstherapie, dass ich überhaupt noch gehen kann. Weil es gibt sehr viele, die können gar nicht mehr gehen. Also überhaupt noch meinst du, dass du in der Wohnung so ein bisschen hin und her gehen kannst? Genau, ja. Aber man ist ja dann schon, wenn man sehr krank ist, über kleine Schritte schon froh. Und ja, ein kleiner Schritt ist ja ein großer Schritt. Ich bin halt froh, dass ich mir selber behelfen kann. Genau. Und wo das, mein Mann jetzt nicht mehr ist, ja. Das ist ja schwierig. Und dass du keine mehr so starken Schmerzen hast wie vorher. Ja. Und dass du die Mittel also nicht nehmen musst. Halt, ich darf die Beine nicht so lange nach unten hängen haben. Das geht gar nicht. Ich muss sie immer hochlagern. Und im Rollstuhl habe ich ja so Vorrichtungen, dass ich die Beine hochmachen kann. Aber das heißt ja, vor dieser kleinen OP warst du eine normale und gesunde Ganz Frau. Normal. Das heißt, dein Leben hat sich radikal dadurch verändert. Ja, genau. Und ich sage es nochmal, das ist kein OP-Fehler, das passiert einfach mal so. Das ist eine Heilungsleistung. Friseurinnen haben das viel. Also ich bin halt ein Mensch gewesen, ich habe alles immer exakt und genau gemacht. Ich war im Verkauf. Mhm. Und dieses Abrollen ging nicht mehr bei dem linken Fuß. Mhm. Darum musste ich mir das operieren lassen. Aber dass das sowas auslöst. Denkst und du, ich bin berentet seit 2000. Ach, das auch. Denkst du manchmal, ach, hätte ich es doch gar nicht machen lassen? Ja. Ja. Genau. Da hättest du besser mitleben können als natürlich mit den jetzigen. Aber so darf man nicht denken, weil man dann kommt, wird man nur verzweifelt. Das ist ja das. Jetzt ist es, wie es ist und man muss das Beste draus machen. Und man muss halt einfach, und ich sage, der Schmerzschrittmacher, das ist Gottes Segen. Mhm. Weil ich habe eine Bekannte, der ist das damals, die habe ich über Internet kennengelernt, die hat es an beiden Händen. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie das auch gemacht. Mhm. Die konnte keine Tasse heben, nichts. Cornelia, deswegen bin ich ja sehr dankbar, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Weil ich weiß dass wir auch sehr viele Schmerzpatienten in der Zuschauerschaft haben. Ja, gestern auch die Dame habe ich gedacht, also vielleicht, es gibt ja viele Variationen, weil das wird, der Arzt stellt das ja dann ein. Ja. Ne? Bei dieser Wach-OP wird der Strom drauf gemacht und dann fragen die, spüren sie das jetzt an der richtigen Stelle, wo es kribbelt und da wird das schon richtig eingestellt mit den Methoden. Also vielleicht war das jetzt ein guter Tipp, den du gegeben hast für den einen oder anderen, dass er vielleicht mit seinem Arzt mal darüber spricht. Da. Liebe Cornelia, mir bleibt zu wünschen, dir Gutes zu wünschen und dass es nicht auf jeden Fall nicht schlimmer wird und dass du vielleicht auch ein bisschen besser noch vorankommst. Ja, ich hoffe auch. Von Herzen alles Gute und schön, dass du angerufen hast. Das ist lieb, Jürgen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Gutes Sehen. Dankeschön, tschüss, ciao. Hier ist ein Mann. Der Mann heißt Marco und ist 35. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Marco. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich mit meiner Frau verheiratet bin seit 2014 und sie hat mich letztes Jahr im Oktober, November ungefähr von heute auf morgen auf die Straße gesetzt sozusagen. Nach so kurzer Ehe? Ja, nach einem Jahr, nicht mal einem Jahr, hat sie mich einfach von heute auf morgen und ich weiß bis heute noch nicht die Begründung. Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sie anschreiben, ich kann reden, machen, versuchen. Ich habe bis heute noch nicht die wirklich das, was ich wissen will. Warum, wieso, weshalb? Wenn sie mich nicht mehr liebt, kann sie mich ja sagen. Dann kann man eine Lösung finden oder etc. Nein, gar nichts dergleichen. Wir waren sogar im Juli noch zusammen im Urlaub an der Ostsee gewesen. Mhm. Und im Jahr, einen Monat danach hatte ich... Wie war das denn dann? Wie beschreib das mal, wie sie das gesagt hat. Und was sie gemacht hat. Gar nichts. Das ist das Problem. Aber sie muss ja irgendwas, gemacht haben, damit du das verstehst. Wie hat sie sich geäußert? Sie hat mir von ihrem Chef, der ist, hat auch ein paar Wohnungen hier in der Nähe, hat mir ein Wohnungsangebot hingelegt und das lag dann 2-3 Tage auf dem Küchentisch. Ich habe mir gar nichts weiter darüber gedacht, weil ich gesehen habe, das ist von ihr Chef, das dachte, das ist von der Arbeit. Und dann nach 2-3 Abend kam sie zu mir, ja, hat sie gelesen, da ist ein Wohnungsangebot, du ziehst aus. Und das war's. Und das war ihre Wohnung, nicht eure gemeinsame Wohnung? Nee, wir haben ein Haus zusammen gehabt. Wieso kann sie dann sagen, du ziehst aus? Weil es ihr Haus ist. Es ist ihr Haus. Weil sie eingetragen ist. Ach. Das du hängst finanziell damit drin. Ja, ja. Also nach wie vor. Ja, ja, nach wie vor. Also nach wie vor in Anführungsstrichen. Also ich zahle jetzt nichts mehr für das Haus, aber wir haben alles gemeinsam gemacht. Vom Anfang an bis Umbau, bis Ausbau etc. Wie viel Geld hast du reingepumpt? Schwierig zu sagen, weil das alles, ich bin selber Handwerker, ich bin Dachdecker und Zimmermann, meine Familie ist alle aus dem Bau, wir haben bekannte Verwandte, die das alles einfach mal freundschaftmäßig machen, ist schwierig zu schätzen. Dann hat die Dame sich das schön herrichten lassen und tschüss. Aber so eine Art, ja. So eine Art, die sagt in dem Moment zu dir, das ist eine Wohnung, da ziehst du ein. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt war es richtig normal und gut zwischen euch beiden? Ja, ganz normal. Aber da musst du doch aus allen Wolken fallen in dem Moment. Hast du es überhaupt ernst genommen? Nee, habe ich nicht. Ich habe sie angeguckt, habe gesagt, hallo, wie jetzt? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja, und dann, was hat sie dann wiederum gesagt? Da ist er gegangen. Hat sich umgedreht, ist gegangen. Sie hat 2 Kinder, einen jetzigen 14-Jährigen und eine 7-Jährige. Mhm. Sind nicht meine Kinder, aber das hat sie von der Vorher-Ehe mitgebracht. Sozusagen, ich habe selber einen Sohn, der ist jetzt 3. Mhm. Und sie hat die Kinder halt mitgebracht und sie hat sich dann einfach umgedreht und ist dann zu der Kleinen hoch ins Zimmer gegangen und schlafen gegangen. Du sagst, ich habe selbst einen Sohn, der ist 3. Ja. Diesen Sohn hast du aber nicht mit dieser Frau zusammen. Nein. Der war schon da, als ihr dann verstehe. Richtig, ne? Jetzt wird auf ihr besser gesagt, besser so okay, gesagt. Okay, okay. Ja. Aber dann war dir schon klar, dass sie das ernst meint. In dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist die Kinnlade mir runtergefallen. Mir ist es eiskalt über den Rücken gefahren. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich reagieren sollte, was ich überhaupt machen sollte. Aber dann, spätestens dann, zwingt man doch fast jemanden zu sagen, nach dem Motto, was ist mit dir los? Warum? Ja, habe ich versucht. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe versucht, das Gespräch zu führen. Ich habe versucht, irgendwie den Kontakt. Wir haben ja dann noch vom Oktober, November, Dezember haben wir ja zusammen in seinem Haus gelebt. Sie hat dann nicht mehr im Schlafzimmer mitgeschlafen, sondern oben bei ihrer Kleinen im Zimmer. Und ich habe mich dann, wo die Kleine mal nicht da war, der Große war zwar da, aber die Kleine war da nicht mehr da, habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, du, jetzt reden wir mal miteinander. Mhm. Sie hat abgeblockt. Ich stand vor der offenen Tür mit einem Stuhl und habe gefragt, nee, jetzt sag mir doch mal, was Sache ist. Bis heute nicht. Man kann es fast gar nicht glauben, aber es gibt so Fälle, ist mir schon klar. Ich bin fassungslos über so ein Verhalten. Also, ihr seid verheiratet, ihr wart frisch verheiratet. Ja, das heißt, sie war auch in dich verliebt. Hat die einen Neuen oder was? Keine Ahnung, ob sie einen Neuen hat. Ich vermute, sie hatte im Anfang 2015 hat sie eine neue Arbeit angefangen und ich vermute mal, dass sie da einen neuen hat. Ich kann es nur vermuten, ich weiß nicht. Im Nachhinein kann ich es vermuten, nee, aber ich meine, wenn du jetzt im Nachhinein so die Monate vor dem Rauswurf so Revue passieren lässt, gab es da doch schon merkwürdige Sachen, die du damals vielleicht weggewischt hast, aber die dir jetzt im Nachhinein doch schon ein bisschen klarer werden, dass da was nicht gestimmt hat? Eigentlich nicht, nein. Sie hat perfekt gespielt bis dahin. Ja. Wir waren zusammen weg. Wir haben Geburtstage zusammen gefeiert, sind zusammen weggefahren. Wir waren im Urlaub gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so akut was gemerkt hätte. Bist du nicht unglaublich wütend auf diese Frau? Ja, bin ich. Ja, das verstehe ich. Das wäre ich auch. Also und zu Recht bist du so. Ich bin es auch in der Hinsicht, weil wir haben viel Bar-Energie reingesteckt in dieses Haus. Mhm. Ich habe von Anfang an, da waren wir noch nicht mal verheiratet, da waren wir noch nicht mal zusammen, da waren wir nur befreundet, habe ich mitgeholfen, habe ihr geholfen, das Haus umzubauen, dann sind wir zusammengekommen, habe ich weitergemacht. Meine Eltern haben Geld reingesteckt, ich habe Geld reingesteckt und von heute auf morgen darf ich gehen. Dieses Haus gehörte ihr schon, bevor du in ihr Leben tratst? Ja. Ah, verstehe. Da hat die dich aber ganz geschickt ausgenommen, dich und deine Familie. Das Haus ist jetzt toll. Ja, meine Eltern sind sogar dabei, eine Strafanzeige zu stellen, wegen Betruges. Was ist denn jetzt mit Scheidung? Scheidung steht jetzt bisher noch aus, weil ich konnte mit ihr noch gar nicht reden. Mhm. Ich musste mir sogar eine, also es ist folgendermaßen passiert, sie hat mir einen Zettel hingeschrieben, ab November, 1. November darf ich nicht mal Zutritt aufs Haus, was ja rechtlich nicht gegeben ist, weil ich bin ja verheiratet mit ihr, ich wohne da etc. und ich musste mir einen Anwalt nehmen und dann eine einstweilige Verfügung, dass ich dann Zutritt noch habe. Ist ja unglaublich. Ja, und so ging es ab. Und seitdem lief es dann so, dass ich dann, dass wir, besser gesagt, komplett getrennt gelebt haben. Also sie hat dann oben bei ihrer Kleinen geschlafen. Wenn sie mich gesehen hat, ist sie abgehauen, ist sie sofort hochgegangen. Also wir konnten, ich hatte noch nicht mal die Gelegenheit, mit ihr zu reden, gar nichts. Sie wollte auch nicht mehr. Und willst du denn auch finanzielle Forderungen an sie stellen? Schwierige Sache. Echt schwierig. Echt schwierig. Mhm. Weil auf eine Art mag ich sie, liebe ich sie. Das auf eine Art sage ich mir, ich habe dort Geld, meine Eltern und meine Verwandten haben dort Geld reingesteckt, um das voranzubringen. Wird schwierig sein, das im Nachhinein zu beweisen und das wieder zurückzufordern. Ja, das ist das Nächste, ja. Du hast gerade das Stichwort gebraucht. Ist da immer noch ein Rest Gefühl bei dir für die Frau? Ich sag mal so, ja, ist es. Ist das möglich, nachdem ein Mensch so etwas mit einem anderen gemacht hat, dass da noch ein Gefühl ist? Ja. Mensch, Marco, verstehe ich nicht. Doch, ist es. Aber die muss doch alles kaputt gemacht haben durch ihr Verhalten bei dir. Ja, sie hat kaputt gemacht, aber ich kenne sie seit, oh Gottchen, seit einigen Jahren und wir haben uns auf Arbeit kennengelernt und wir haben uns dort lieben gelernt und einfach schwierig. Ja, und das ist Vergangenheit. Die müsste jetzt schon mit einer fulminanten Erklärung kommen, um das vielleicht wieder gut zu machen. Es ist doch das Mindeste, was man zu jemandem sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich will mich von dir trennen. Aber ja, das verstehe ich auch nicht. Das versteht auch keiner. Das versteht absolut keiner aus unserer Familie, absolut niemand. Aber ihr habt doch wahrscheinlich einen gemeinsamen Bekanntenkreis, Freundeskreis. Ist nicht irgendwas durchgesickert, dass sie einen anderen hat? Nee, gar nichts. Absolut gar nichts. Das heißt im Klartext, du kannst nichts tun im Moment? Ich kann nur abwarten und könnte eventuell alles über einen Anwalt oder meine Anwältin laufen lassen, dass ich das dann wenigstens das, was ich reingesteckt habe in die Ehe, dann irgend auf eine Art und Weise wiederbekomme, was ich natürlich jetzt nicht in Anführungsstrichen will, weil ich will ja noch was von ihr. Aber ich habe keine Chance mehr an sie ranzukommen, weil sie auch gar nicht mehr ranlässt. Ich habe versucht, das letzte Mal, da hatte ich noch ein paar Sachen im Haus, wollte ich das wiederholen. Hatte ich angerufen gehabt, sie hat nur noch geschrien am Telefon. Nee, Marco, lass diese Frau los. Die ist es nicht wert, dass du auch noch eine Sekunde dein Herz in diese Frau investierst. Was soll ich machen? Also es ist halt so. Ja gut, aber man kann ja auch gegen Gefühle, man kann sich auch gegen Gefühle entscheiden, indem man sich klar macht, was da gerade abgeht. Da noch von Gefühlen zu reden, ist schon ziemlich heftig. Und das mit dem Anwalt würde ich mir an deiner Stelle auch nochmal überlegen, ob ich allein schon der Gerechtigkeit wegen da noch was einfordern würde. Ja, das ist ja das nächste Problem. Ich habe ja so viel Geld reingesteckt, meine Eltern haben Geld reingesteckt, meine Verwandten haben sogar mitgeholfen etc. Das ist halt das nächste Problem. Was bleibt da auf der Strecke? Soll ich darauf verzichten oder sage, okay, ich gehe den Weg und gehe den harten Weg? Des gerichtlichen Verfahrens oder was? Richtig. Ja, das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Dann hast du mit ihr wirklich abgeschlossen, wenn du den Weg gehst. Dann war's das. Ja, auf der einen Art ja. Aber auf der einen Art, klar, würde ich so immer noch gucken. Funktionieren wird's, denke ich mal, aber nicht mehr. Das denke ich auch. ich würde alles, was da noch an Restgefühlen wäre in mir, wirklich eliminieren, Marco. Das ist dir nicht wert. Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Ja. Alles Danke, Gute. Aber trotzdem. Genau, alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So. Bärbel ist hier, 55, liebe Bärbel. Hallo Bärbel. Hallo? Ja, Bärbel, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade. Mhm. Vielleicht können wir kurz noch reden. Ja, gerne. Ja, um was geht's? Ja, ich hatte das ja schon kurz gesagt. Ich habe mich verliebt in einen Mann vor 3 Jahren. Sag bloß, in einen Mann? Ja, ja doch, du wirst es nicht glauben, in einen Mann, ja. Vor 3 Jahren? Ja. Okay. Und du bist solo gewesen, als du dich verliebt hast? Bitte? Und du bist solo gewesen, als du dich verliebt hast? Ja, ich bin seit 14 Jahren solo, ja, nach meiner Scheidung. Und ich hatte danach schon mal eine Beziehung, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber als ich diesen Mann dann kennenlernte, wir konnten so richtig reden. Also er war so offen, wir konnten über alles reden. Mhm. Es war Politik, es war Musik, es waren Kinder, es war Familie und es war einfach nur unglaublich schön. Und es ist immer noch schön. Aber? Und ich treffe diesen Mann auch jeden Tag und wir telefonieren jeden Tag. Okay, du sagst das in so einer Tonlage, als käme jetzt ein Aber. Aber er liebt mich nicht. Ah, das weißt du genau. Ja. Hat er es so gesagt? Ja. Was empfindet er für dich? Das weiß ich nicht. Gute Freundschaft? Auch das weiß ich nicht. Habt ihr Sex? Nein, wir hatten noch nie Sex. Er hat mich einmal geküsst vor 3 Jahren. Gabel! Jetzt muss ich dir etwas Ähnliches sagen wie gerade dem Marco. Lass es sein. Wenn du liebst den. Ja. Er liebt dich nicht. Ihr habt noch nichts miteinander gehabt. Du bist dir so sicher. Geh von diesem Menschen weg. Der zieht dich immer weiter rein in den Schmerz und in das Unglück. Aber er sucht meine Nähe. Ja, egal. Immer wieder. Ja, aber er sucht nicht deine Liebe. Die Liebe will er nicht haben, wie du es schilderst. Das macht einen nur unglücklich auf Dauer und macht einen klein. Und du sollst nicht klein sein. Bärbel, die Sendung ist jetzt vorbei, aber das soll jetzt nicht so schnell von der Bühne weggewischt werden. Leg mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja. Okay, bis gleich. In der Technik Moritz Güldenring. Morgen heißt unser Thema extrem brutal. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.